Okay, ich darf mich zunächst bedanken für die Einladung zu diesem Vortrag, muss mich dabei allerdings etwas beeilen, denn der mir angetragene Titel lautet, des Vortrags lautet Beratung und Therapie im Kapitalismus. Und die Fragen, die ich dabei behandeln soll, sind die folgenden. Wann kam der Gedanke bzw. die Notwendigkeit therapeutischen Handelns auf? Vor welchem Hintergrund? Zweitens, welche Funktion hat Therapie in den jeweiligen Gesellschaften? Drittens, wann und warum wurde Psychotherapie institutionalisiert? Klammer auf, Psychotherapeutengesetz, Klammer zu. Und viertens, was bedeutet das für die Handlungsmöglichkeiten bzw. Behinderungen einer emanzipatorischen Therapie heute? Bzw. kann Therapie emanzipatorisch sein? Weggelassen habe ich die Frage nach einzelnen therapeutischen Schulen, denn meine Zeit beträgt halt, also gehe ich mal davon aus, ungefähr eine Dreiviertelstunde, könnte auch etwas länger werden, ich hoffe nicht viel mehr. Ich werde jetzt die Fragestellungen von meinem eigenen Interesse her organisieren und muss dabei notgedrungen etwas allgemein und teilweise ausschnitthaft argumentieren. Mein eigenes Interesse an der Thematik bezieht sich auf die Rolle oder Funktion von Psychologie und Psychotherapie in der modernen Struktur des Gemeinwesens, das heißt, also des Staates und seine Einrichtungen auf der einen, der Gesellschaft und ihre Einrichtungen auf der anderen Seite und der Beziehungen zwischen beiden. Von hierher will ich 6 Problemfelder anreißen, auf die man gerät, wenn man über Psychotherapie spricht. Sie haben historisch-gesellschaftliche Wurzeln, ergeben sich teils aber auch aus der Sache selbst, also aus dem Gegenstandsbereich, der durch Begriffe wie Psyche und Therapie abgesteckt wird. Erstens, beginnen wir damit, dass Psychotherapie in einer kapitalistischen Gesellschaft mit Warentausch stattfindet, in der soziale Beziehungen zunehmend über den Markt vermittelt werden. Im gleichen Maße löst sich das Handeln der Individuen von traditionellen Orientierungen und Verpflichtungen und geht über in das Feld berechenbarer Partialinteressen der Marktteilnehmer. In diesem Feld stellen dann Therapie wie Beratung Dienstleistungen dar, also ökonomische Güter, die kein materielles Produkt sind, sondern geldwerte Tätigkeiten zur Befriedigung eines bestimmten Bedarfs. Dieser Bedarf entsteht unter anderem eben dadurch, dass traditionelle Leistungen, wie früher zum Beispiel in der Familie erbracht und ihrem Umfeld erbracht wurden, wie etwa die Pflege der Alten, dort nicht mehr erbracht werden können. Sie wechseln in einen Gesundheitsdienstleistungsbereich über, in dem Leistungen aus Eigennutz erbracht werden, die aber nur auf der Basis privater Partialinteressen nicht funktionieren würden, weil sie für die wenigsten privat finanzierbar wären. Hier tritt dann sozialstaatliche Regulierung hinzu und der Gesundheitsbereich ist in weiten Teilen eben nicht auf dem freien Markt angesiedelt, sondern wird politisch reguliert. Aus dem marktvermittelten Verhältnis der Beteiligten ergibt sich als erstes prinzipielles Dilemma therapeutischer Tätigkeit, dass sie einerseits aus Eigennutz erfolgen muss, andererseits eine soziale Hilfeleistung darstellt, die auch für den Patienten oder Klienten einen Nutzen hat oder haben sollte und bei der Nutzen für beide Seiten nicht restlos in Geldwertäquivalenten aufgeht. Umso mehr als in psychotherapeutischen Tätigkeiten Faktoren wie die Persönlichkeit der behandelnden Person oder die Beziehung zwischen Therapeutin und Klient selbst zu den therapeutisch wirksamen Agenzien zählen. Die Psychotherapeutin kann sich also von ihrer Klientin nicht in gleichem Maße distanzieren wie der behandelnde Arzt von der Leber auf Zimmer 13, allem Drängen auf Objektivität und Wissenschaftlichkeit zum Trotz. Gleichzeitig darf sie aber a. die Form der professionalisierten Beziehung nicht aufkündigen, die ja im Übrigen auch eine Schutzfunktion für sie hat, und ist b. auf Entlohnung ihrer Tätigkeit angewiesen. Unter den gegebenen Bedingungen ist dieses Dilemma nicht prinzipiell lösbar. Das Paradoxon einer professionalisierten Sozialbeziehung zwischen Expertin und Problemträger ergibt sich sogar aus der Sache Psychotherapie selbst. Das Ganze kann immer nur im jeweiligen Einzelfall ausagiert werden, mit wahrscheinlich höchst unterschiedlichen Ergebnissen. Wir haben hier das erste Moment dessen, was man also als den real existierenden Wilden Westen der psychotherapeutischen Praxis bezeichnen könnte. Was im Wilden Westen noch das Prinzip schießt oder stirbt war, wird dann für das therapeutische Personal zur Maxime Therapia oder geh auf Hartz IV. Zweitens, ich konzentriere mich aus Zeitgründen halt auf Psychotherapie, schließe also das Thema Beratung weitgehend aus. Die gängige Abgrenzung zwischen Therapie und Beratung deutet aber selbst bereits eine weitere zentrale Problemkonstellation an. Der Begriff Therapie kommt bekanntlich aus dem Griechischen, Therapeia, dienen, im Besonderen der Dienst an den Kranken und deren Pflege. Heute bezeichnet er in der Medizin die Maßnahmen zur Behandlung von Krankheiten und Verletzungen und Ziel der Therapie ist die Heilung, Beseitigung oder Linderung der Symptome und die Wiederherstellung der betroffenen körperlichen oder psychischen Funktion. Daraus ergibt sich in unserer Sozialordnung zuallererst, dass für eine Therapie eine Erkrankung vorliegen muss. Anderenfalls handelt es sich bei der Dienstleistung um eine Beratung, die der Klient, solange er nicht zum Patienten wird, privat bezahlen muss. Nun ist aber die Abgrenzung normaler psychischer Zustände von Krankhaften bekanntermaßen ein historisches Schlachtfeld, auf dem gerade die Psychotherapie sich von einer rein medizinisch orientierten Psychiatrie zu emanzipieren versucht hat und vom berühmt-berüchtigten Krankheitsmodell psychischer Abweichung. Das hat sie geschafft, offenbar um den Preis, dass eine Kassenfinanzierung nur unter Rückkehr zum zu diagnostizierenden Vorliegen einer Erkrankung zu haben ist. In den einschlägigen Bestimmungen und Definitionen von Psychotherapie schlagen sich solche Grundkonflikte auf scheinbar untergeordneter Ebene nieder. Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie zum Beispiel in Deutschland nach § 11 Psychotherapeutengesetz verantwortlich für Gutachten zur wissenschaftlichen Anerkennung von Psychotherapieverfahren arbeitet auf Grundlage folgender Definition. Psychotherapie ist die Behandlung von Individuen auf der Basis einer Einwirkung mit überwiegend psychischen Mitteln. Die Definition wissenschaftlicher Psychotherapie fordert eine Reihe weiterer Bedingungen, zum Beispiel das Anstreben der positiven Beeinflussung von Störungs- und Leidenszuständen in Richtung auf ein nach Möglichkeit gemeinsam erarbeitetes Ziel, Klammer auf, zum Beispiel Symptomminimalisierung und oder Strukturveränderungen der Persönlichkeit, Klammer zu, sowie einen geplanten und kontrollierten Behandlungsprozess, der über lehrbare Techniken beschrieben werden kann und sich auf eine Theorie normalen und pathologischen Verhaltens bezieht. Wissenschaftliche Psychotherapie sollte als Heilbehandlung im Rahmen des jeweiligen Gesundheitssystems zu bestimmen sein. Ende der Verlautbarung. Eine solche definitorische Verlautbarung steigert die Problematik auf geradezu dramatische Weise. Eine Erkrankung kommt nicht mehr vor. Und wenn man wissen will, worum es geht, findet man zunächst nur eine Behandlung von Individuen. Warum werden die behandelt? Such, such. Im Nebensatz und unter Beispiel erfährt man, es geht um eine positive Beeinflussung von Störungs- und Leidenszuständen. Es wird nicht gesagt, was Störungs- und Leidenszustände sind. Ihre Behandlung soll aber vor allem in wissenschaftlicher Weise geschehen. Was unter anderem bedeutet, sie soll planbar, kontrollierbar, lehrbar sein. Und dies alles soll dann auch sozialpolitisch sanktioniert sein, also als Heilbehandlung im Rahmen des jeweiligen Gesundheitssystems verortet werden. Dabei soll sich diese wissenschaftlich begründete Heilbehandlung stützen auf eine Theorie des normalen und des pathologischen Verhaltens, nicht mehr und nicht weniger. Gleichsam eine psychotherapeutische Weltformel, die die vollendete Sortierfähigkeit aller Individuen und ihrer Probleme garantiert. Ich weiß nicht, ob und wo es diese Theorie gibt. In der Praxis reduziert sie sich wahrscheinlich auf die Einordnung von Einzelfällen nach den Diagnoselisten des DSM oder der ECD. In der Verlautbarung kommt die Theorie normalen und pathologischen Verhaltens aber wie eine Selbstverständlichkeit vor, als lege sie sowieso schon immer aller therapeutischen Tätigkeit zugrunde. Das zeigt nicht nur den Größenwahn der Therapietheorie, der sich hier möglicherweise akademischen und öffentlichen Rechtfertigungszwängen verdankt, sondern macht eben abermals deutlich, dass die traditionelle Dichotomie von krank und gesund keineswegs den Bach des wissenschaftlichen Fortschritts hinuntergegangen ist, sondern als Dualität von normal und pathologisch weiterhin an der Quelle therapietheoretischer Ergüsse sitzt. Diese Unterscheidung ist so zentral wie problematisch. Sie ist zentral, weil jede Behandlung davon abhängt, ob etwas und was daran als pathologisch definiert wird. Sie ist problematisch, weil sie nicht wie in der Medizin auf eine Organfunktion abzielt, sondern auf menschliches Verhalten und Erleben. Dabei unterstellt sie offenkundig eindeutig normative Kriterien für menschliches Verhalten und Erleben. Die aber unterliegen de facto historischen und gesellschaftlichen Einflüssen. Um das zu sehen, braucht man nur an den Wandel in der Einstellung zum gleichgeschlechtlichen Sexualverhalten zu erinnern. Diese zwangsläufige historisch-gesellschaftliche Dimension müsste in eine Theorie des normalen und des pathologischen Verhaltens einfließen. Das tut sie natürlich aber nicht oder nur sehr indirekt, weil die Wissenschaftsfetischisten in Psychologie und Psychotherapeutik von einem naturwissenschaftlichen Modell des Menschen ausgehen, in dem soziale und besonders sozialhistorische Faktoren kaum eine Rolle spielen. Also Faktoren, die deutlich machen, dass sich die normativen Grundlagen des Geschehens selbst verändern, was ja im naturwissenschaftlichen Weltbild definitionsgemäß nicht möglich ist, wo sich Gesetze eben gerade dadurch auszeichnen, dass sie situationsunabhängig gelten. Dennoch erkennt man den Einfluss sozialen Wandels, wenn in neueren Therapiedefinitionen zu lesen ist, der Vorgang solle im beiderseitigen Einverständnis erfolgen, Therapieziele sollten gemeinsam festgelegt werden und so weiter. Und das ist eine laue Versicherung gegen den potenziellen Zwangscharakter zugrunde liegenden Normalitätsvorstellungen. Wenn jetzt noch Homosexuelle therapiert werden, dann nur, wenn sie selbst es wollen. Aber therapietheoretisch reicht es natürlich nicht aus zu sagen, pathologisch ist dann, wenn die Klientin sich krank fühlt. Damit würde man eine therapietheoretische Grundfrage auf die Problemträger abladen, also auf Patienten oder Klienten, von denen immer schon nicht klar war, ob sie ihre Störung haben oder sind. Auch der Rückzug auf die medizinisch-rechtliche Dimension, der zufolge Krankheit bei Arbeitsunfähigkeit vorliegt, zieht hier nicht. Ganz im Gegenteil, denn die arbeiten, können in psychischer Hinsicht weitaus kränker sein als die nicht arbeiten. Die von den Kassen bzw. unserer sozialrechtlichen Ordnung erzwungene Orientierung am medizinischen Modell ist also in theoretischer Hinsicht prinzipiell falsch. In praktischer Hinsicht, also dahingehend, was in Psychotherapien de facto passiert, geht sie stillschweigend davon aus, dass die Interaktion von Therapeutin und Klient dieses Skandalon schon irgendwie regeln wird. Also etwas herauskommt, was allen Beteiligten nützt. Der Klient wird wieder arbeitsfähig, die Therapeutin wird bezahlt, die Kasse tut ihr Werk und die Gesellschaft hat für die Integration ihrer Mitglieder gesorgt. Das Grundproblem aber bleibt. Es gibt im menschlichen Verhalten und Erleben keine fixen Kriterien für die Unterscheidung normal-pathologisch. Diese Dimension ist selbst historisch wandelbar und es ist eine Illusion zu glauben, hier seien jemals letztgültige Definitionen, Lösungen, Klärungen möglich. Der Wilde Westen lebt also auch hier sozusagen. Das allgemeine Gesetz, das jeden Einzelfall zu regeln in der Lage ist, ist noch nicht angekommen. Und es wird auch nie ankommen, weil es ein solches Gesetz nicht geben kann. Die verdinglichenden Kategorienlisten von DSM und ICD täuschen eine Ordnung vor, die in der Realität so nicht existiert. Und die therapeutischen Praktiker müssen ihnen hinterherräumen und Diagnosen im Einzelfall zuweisen, auch hier dann wieder mit den unterschiedlichsten Ergebnissen. Es stellt sich die Frage, ob ein Verhalten oder Erleben mit psychogenen Ursachen überhaupt krank sein kann oder ob nicht bereits der Begriff krank eine organische Ursache definitionsgemäß voraussetzt. Diese Frage wird therapietheoretisch nicht ausgereizt, sondern umgangen. Was für die Kassenzahlung als krank dargestellt werden muss, wird in der theoretischen Begrifflichkeit eben auf der zweifelhaften Dimension normal pathologisch verortet. Diese starre Polarität am Ausgangspunkt der therapietheoretischen Diskussion macht den paradoxen Umstand deutlich, dass sie dem Ordnungsdenken des bürgerlichen 19. Jahrhunderts verhaftet bleibt und dies erzwungen durch die sozialpolitischen Konstellationen des 21. Jahrhunderts. Eine tatsächliche Theorie normalen und pathologischen Verhaltens kann es höchstens als Metatheorie geben, die also Aussagen darüber trifft, unter welchen historisch-gesellschaftlichen Bedingungen welche Formen des Verhaltens und Erlebens wie eingestuft werden. Das wäre eine ganz andere Theoriesorte, die zum Beispiel über therapeutische Prozeduren und ihren Wert gar nichts aussagt, die aber unerlässlich wäre, um Psychotherapie und ihren jeweiligen Entwicklungsstand als ein funktionales Element gesellschaftlicher und staatlicher Regulation überhaupt einordnen zu können. Das aber würde einen hohen Grad interdisziplinärer Zusammenarbeit erfordern, etwa mit Soziologen, Historikern und Ethnologen, während Interdisziplinarität für die gesamte akademische Psychologie eher ein unbekanntes Fremdwort darstellt. Drittens, wenn wir uns jetzt der Frage zuwenden, wann Psychotherapie institutionalisiert wird, sollten wir das Psychotherapeutengesetz zunächst vergessen. Institutionalisiert, also zu einer politischen oder gesellschaftlichen Einrichtung gemacht, wird Psychotherapie viel früher und dabei spielt der Wandel von Normalitätsvorstellungen eine entscheidende Rolle. In der Physiologie, also Medizin, Physiologie, gibt es eine eindeutige Definierbarkeit von Organen, ihren Strukturen und Funktionen. Die gilt im Prinzip auch für das menschliche Gehirn, aber dieses ist erstens ein Organsystem von einzigartiger und nicht annähernd durchschauter Komplexität, das zweitens selbstreflexiv ist, zu dessen Funktionen es also zählt, sich gleichsam selbst untersuchen zu können. Darin steckt drittens, dass etliche Funktionen dieses Systems, insbesondere eben die sogenannten höheren Funktionen, also die psychische Dimension von Erleben und Verhalten, jener eindeutigen Definierbarkeit nicht unterliegt. Eine Normalität der Funktion ist für menschliches Erleben und Verhalten nicht quasi organisch definierbar. Sie definiert sich vielmehr in der sozialen Praxis, im menschlichen Austausch, nicht nur von Körperflüssigkeiten, sondern von allem, was Menschen überhaupt als solche auszeichnet. Wie bereits Aristoteles wusste, der den Menschen eben nicht als soziales Tier bezeichnet, wie die Übersetzung aus dem Lateinischen heute meistens unterstellt, sondern als Zoon Politikon, als Lebewesen, das notwendigerweise in einem Gemeinwesen existiert und sich mit seinesgleichen verständigt. Das heißt aber auch, dass es keine vorgegebene Normativität gibt, sondern eine ständige praktische soziale Normierung, in Anführungsstrichen, zu verstehen, jedenfalls einen aktiven Prozess menschlicher Selbstgestaltung im Rahmen eines Gemeinwesens. Die alten Griechen haben noch gewusst, dass entsprechend die Gesetze oder die Normen, die diese Selbstgestaltung regeln, menschlich gemacht sind. Das Bewusstsein dafür schwindet historisch in dem Maße, in dem man diese Gesetze außer- bzw. übermenschlich verortet und sie zu ewigen, unveränderlichen und gottgegebenen Gesetzen erklärt. Für unsere Geschichte ist hier also die Christianisierung und das langfristige Resultat der traditionellen Gesellschaft einschlägig. Die Norm ist hier eindeutig und trennscharf. Es gibt auf der einen Seite das Gesetz und auf der anderen Seite alles, was sich außerhalb dieses Gesetzes stellt. Die sogenannten Irren sind nicht krank, sondern eher Gesetzesbrecher und ihr Vergehen besteht auch für den Großteil der Aufklärung im 18. Jahrhundert noch wesentlich in einem Defizit oder Defekt der Vernunft, also der Tätigkeit des Verstandes. Demnach wäre also der französische Psychiater Philippe Pinel Ende des 18. Jahrhunderts, 1794 übernimmt er die Salpêtrière, Ende des 18. Jahrhunderts als Emanzipator zu sehen, der aus den Irren Kranke macht, die nicht einfach einzusperren, sondern zu behandeln sind. Aber dies geschieht im größeren sozialhistorischen Kontext einer sich verbürgerlichenden Gesellschaft, die menschliches Verhalten generell zunehmend in die individuelle Eigenverantwortlichkeit übergibt. In diesem Übergang von der Ständegesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft gibt es juristisch, tendenziell jedenfalls, keine Privilegien mehr und keine Schranken zwischen den Individuen als Rechtspersonen. Damit brechen aber auch alle ständischen Verhaltensregeln weg. Und das Bürgertum versucht jetzt, sie durch eine ausufernde Debatte über die bürgerlichen Tugenden zu ersetzen. In dem Maße dann aber, in dem de facto die Entwicklung des Warentausches zum bestimmenden Faktor des sozialen Verkehrs wird, werden diese Tugendkataloge genauso fragil wie die sich anschließenden politisch-philosophischen Diskurse über die Regulation des Gemeinwesens, also über die real existierenden und die zu wünschenden Beziehungen zwischen Staat, Gesellschaft und Individuum. Diese Fragilität kommt im Normbegriff selbst zum Ausdruck, denn anders als eine DIN-Norm ist die bürgerliche Norm wesentlich flexibel, eben weil sie in Form und Inhalt letztlich durch den sich ständig weiterentwickelten Warentausch und seine Auswirkungen auf den sozialen Verkehr bestimmt ist. Zu diesen Auswirkungen zählt das sich durchsetzende Prinzip der Einschließung der Individuen und der Abweichungen in die Gesellschaft, statt ihrer Ausschließung, wie sie in Absolutismus und Ständegesellschaft ihre extreme Ausprägung erfahren hatte. Das sieht man bei Pinel, nicht ausschließen durch Einsperren, also ins Gefängnis oder ähnliches, sondern einschließen in die Gesellschaft durch Therapieren. Die Vorstellung einer Therapie in Anwendung auf Psyche, auf Verhalten und Erleben entsteht erst hier, mit dieser Flexibilisierung des Gesetzes zur Norm und der Standardisierung von Menschen zu Einzelindividuen. Erst jetzt fasst die Idee Fuß, mit psychologischen Kategorien könne man etwas Relevantes über Menschen aussagen. Welche politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen liegen dem zugrunde? Wir bewegen uns hier historisch im Rahmen dessen, was Foucault im Anschluss an Marx als die Entstehung einer politischen Ökonomie der Bevölkerung bezeichnet. Eine ihrer Grundlagen ist die Auflösung der bis ins 18. Jahrhundert bei Adel, Bürgertum und Bauernschaft dominierenden Wirtschafts- und Lebensform des sogenannten ganzen Hauses. Die Hauswirtschaft, in der Haushalt und Betrieb noch nicht getrennt sind, ist zu der Zeit die wichtigste Einrichtung zur Deckung des alltäglichen Güter- und Arbeitsbedarfs, bis sie eben durch die Verbreitung von Lohnarbeit und Produktion für den Tausch aufgelöst wird. Für Hannah Arendt entsteht Gesellschaft, in Anführungsstrichen, überhaupt erst jetzt in dieser Situation als, Zitat, das Innere des Haushalts mit den ihm zugehörigen Tätigkeiten, Sorgen und Organisationsformen aus dem Dunkel des Hauses in das volle Licht des öffentlich-politischen Bereichs tritt. Gesellschaft ist von daher diejenige Form des Zusammenlebens, bei der die Tätigkeiten, die lediglich der Erhaltung des Lebens dienen, in der Öffentlichkeit nicht nur erscheinen, sondern die Physiognomie des öffentlichen Raumes bestimmen dürfen. Zitat Ende. Zu den Konsequenzen zählt unter anderem, dass mit der Trennung von Haushalt und Betrieb an die Stelle der Hausgemeinschaft zunehmend die Kleinfamilie tritt und dass vom Arbeitsbereich getrennt ein neuartiger, gänzlich neuartiger Privatbereich entsteht. Er wird zur Keimzelle moderner Intimität mit all den psychoproduktiven Ressourcen, die uns heute immer noch und immer mehr beschäftigen. So werden nur als Beispiel die bis dahin an den Hausstand gebundenen Definitionen von Mann und Frau im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert durch allgemeine charakterologische Bestimmungen ersetzt und die Geschlechtscharaktere bilden sich herauf. Und die Ehe, bis dahin der Zusammenschluss von Mann und Frau, zum Zwecke der Sexualität, der Kinderaufzucht, des Wirtschaftens und der gemeinsamen Religionsausübung, wird umgedeutet zur vor allem psychischen Verschmelzung von liebenden Ehegatten. Und es kommt eben zur Entstehung der Bevölkerung. In der Ständegesellschaft war der Hausherr, besonders der adelige Hausherr natürlich, unumschränkter buchstäblicher Herr seines Hauses und seiner Güter, einschließlich der darin und darauf lebenden Menschen, lange Zeit mit alleiniger legislativer und exekutiver Gewalt, in Ostpreußen bis ins 20. Jahrhundert übrigens erhalten. Aber seit dem 17. Jahrhundert werden diese traditionellen, an die Hausgemeinschaft und die feudalen Bindungen geknüpften Zugehörigkeits- und Abhängigkeitsverhältnisse aufgebrochen durch einen sich allmählich zentralisierenden Staat. Das ist also die Entwicklung hin zum Absolutismus. Der hat ein vermehrtes politisches Interesse an den Untertanen, was er nicht wundern kann, er will sie zu seinen Untertanen machen und eben dem Zugriff der Hausherren entziehen. Dieses Interesse ist zugleich eine Folge der parallelen ökonomischen Umwälzungen, von denen der Staat zu profitieren sucht. Beides zusammen macht aus dem Volk eine Bevölkerung. Eine Bevölkerung weist spezifische Merkmale und Ressourcen auf. Sie hat zum Beispiel eine Geburten- und eine Sterblichkeitsrate, eine durchschnittliche Lebensdauer mit berechenbaren Krankheitshäufigkeiten. Sie verfügt über eine bestimmbare Arbeitsfähigkeit, über bestimmte Ernährungsweisen und so weiter. Damit bildet diese Bevölkerung ein Reservoir von Kräften, die in den Produktions- und Herrschaftsapparat einzugliedern sind und wird zum Angriffspunkt sozialer Disziplinierung. Damit kommt es also zu einer historisch neuartigen Standardisierung von Mitgliedern streng hierarchisierter Stände zu Individuen. Zunächst als Untertanen, also das Subjekt beginnt als Untertanen, bei Thomas Hobbes, nur in Klammern gesagt, also zunächst als Untertanen, später als formal gleichberechtigte Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Standardisierung schlägt sich auch in den sich allmählich herausbildenden Wissenschaften nieder, zum Beispiel in einer Wirtschaftslehre, die sich von der ständischen Kameralistik zur bürgerlichen Nationalökonomie wandelt. Von ihr sagt Hannah Arendt, sie folge der Entstehung der Gesellschaft auf dem Fuße und Zitat, ihr wichtigstes wissenschaftliches Rüstzeug, die Statistik, setzt die Berechenbarkeit menschlicher Angelegenheiten bereits als selbstverständlich voraus. Als Wissenschaft, und ich denke, das kann man wohl auch über die Entstehung der Psychologie als Wissenschaft sagen, könne sie sich nur etablieren, weil, Zitat Hannah Arendt, die Gesellschaft ein einheitliches Sich-Verhalten durchgesetzt hatte, dessen Formen man nun erforschen und einheitlich systematisieren konnte, weil alle Unstimmigkeiten als Abweichungen von einer in der Gesellschaft geltenden Norm und daher als asozial oder anomal verbucht werden konnten. Dieses Sich-Verhalten erwartet die Gesellschaft in jeweils verschiedenen Formen von allen ihren Gliedern, und schreibt dafür zahllose Regeln vor, die alle darauf hinauslaufen, die Einzelnen gesellschaftlich zu normieren, sie gesellschaftsfähig zu machen. Sodass es schließlich zum Sieg der Gesellschaft überhaupt kommt, zu einem historischen Stadium, wie sie sagt, in dem es außerhalb der Gesellschaft stehende Gruppen schlechterdings nicht mehr gibt. Für diese Integrationsfunktion sind Begriff und Praxis der Norm paradigmatisch. Ihre historische Genese knüpft an die Aufweichung der großen Sinndeutungssysteme an, mit ihren für die Lebensgestaltung verbindlichen Maßstäben. Das heißt also an die Erosion der religiösen Glaubensverbindlichkeiten, aber eben auch der ständischen Verhaltensvorschriften, die bis dahin den gesamten Alltag geregelt hatten. Eine Norm dagegen ist kein absolutes, zum Beispiel göttliches Geh- oder Verbot, sondern per Definition von Menschen erzeugt und hat damit prinzipiell willkürlichen Charakter. Als von Menschen gegebene Satzung kann sie von Menschen auch wieder aufgehoben oder modifiziert werden. Und seit dem späten 19. Jahrhundert kann man beobachten, was Arnold Gehlen als Ablassen der Gesetze zu bloßen Verkehrsregeln bezeichnet und was nach dem damaligen Scheitern des ökonomischen Liberalismus auf den erneuten Versuch des Staates zurückgeht, in die Gesellschaft einzugreifen. Zitat Habermas. Da der Staat vorsorgend, verteilend und verwaltend in die Gesellschaftsordnung eingreift, nehmen die Gesetze oft schon den Charakter verwaltender Detaildispositionen an. Der Unterschied von Gesetz und Maßnahme wird unscharf. Es erweitern sich die Kompetenzen der Verwaltung derart, dass deren Tätigkeit kaum mehr als bloßer Gesetzesvollzug gelten darf. Der Begriff des Gesetzes verliert die Merkmale der Allgemeinheit und Wahrheit. Zitat Ende. Diese Entwicklung drückt sich aus in einem Normbegriff, der die politisch-regulative Kompetenz gesellschaftliche Eigendynamik auf den Punkt bringt, und zwar eben auch dort, wo ihre Resultate nicht politisch legitimiert sind. Die Norm ist auf der einen Seite Ausdruck einer fehlenden Verbindlichkeit gesellschaftlicher Ordnung. Sie verleiht dieser Ordnung auf der anderen Seite Regeln und Sinnbestände. In Frankreich, so Georges Canguilhem, ein französischer Wissenschaftshistoriker, in Frankreich kommt 1759 das Wort normal auf und macht Karriere mit dem Ausbau des Erziehungs- und des Gesundheitswesens. Canguilhem bezeichnet das Bürgertum als normative Klasse, der es gelingt, Zitat, die Funktion der gesellschaftlichen Normen gleichzusetzen mit dem Gebrauch, den sie selbst davon macht. Diese Verbindung von Instrumentalität, Normativität und Flexibilität macht die Norm so effizient bei der Einholung aller möglichen Sachverhalte in ihren Geltungsbereich. Die Flexibilität steht im Zusammenhang mit der neuartigen Funktion der Norm. Sie erhält, so Canguilhem, Zitat, ihren Sinn, ihre Funktion und ihren Wert daraus, dass es außerhalb ihrer etwas gibt, was dem Anspruch nicht genügt, dem sie selber dient. Zitat Ende. Aber anders als eben die Herrschaftsformen im Absolutismus, die den Tod oder die Ausschließung gegen das verhängen, was ihnen sich entzieht, drängt die Norm gerade auf das Leben und die Integration dieses Abweichenden. Sie qualifiziert den ihr nicht unterworfenen Bereich des Gegebenen negativ und beruht doch auf seiner Einbeziehung. Das führt zu etwas, das ich an anderer Stelle als maßlose Normalität bezeichnet habe. Normalität wird maßlos im doppelten Sinne. Zum einen, weil sie in der Tat kein Maß hat, an dem sie sich orientieren könnte, und keine handlungsleitenden Kriterien. Eine umlaufende gesellschaftliche Normalität wird ständig re- und neu produziert von sich verselbstständigenden Mitteln und Prozeduren, die den ökonomischen Zwängen hinterherlaufen. Ökonomische Zwänge in technologischer Form. Okay, auf die Handys komme ich auch noch am Schluss. Also nochmal, eine umlaufende gesellschaftliche Normalität wird ständig re- und neu produziert von sich verselbstständigenden Mitteln und Prozeduren, die den ökonomischen Zwängen hinterherlaufen und sich der politischen Willensbildung entziehen. Von solchen sich selbst einsetzenden Techniken und Praktiken wimmelt es auch in den diversen Interventionsformen am Menschen, etwa im klinischen, im therapeutischen, im psychosozialen Bereich. Für sie wird beständig die fehlende Anbindung an eine die Praktiken leitende Theorie beklagt. Mit ihren Praktiken werden aber genauso beständig Verhaltens- und Erlebensformen bei den Betroffenen erzeugt oder modifiziert, und zwar ohne, dass es eine verbindliche Instanz für eine Orientierung darüber gäbe, woraufhin bzw. mit welchen Zielen hier eigentlich eingegriffen werden soll. Maßlos normal zum Zweiten, weil der Normalisierung vom Prinzip her nichts und niemand entkommt. Normalität wird selbst flexibel. Die starren Dichotomien von krank und gesund, normal und anormal werden irrelevant, außer für die Krankenkassen. Auf der standardisierten Normalitätsskala sind alle gleich messbar und man kann aus ihr nicht mehr herausfallen, weil auch die größte Abweichung immer nur eine Entfernung vom Mittelwert darstellt. Das bedeutet, Normalität ist heute Abweichung. Eine flexible Norm kann man nicht erfüllen. Man kann immer nur mehr oder weniger von ihr abweichen. Es gibt nur noch Abweichungen, durch die man lebensgeschichtlich hindurch muss. Auf der Grundlage von Normalität als Abweichung greifen dann Mechanismen wie die sogenannte therapeutische Generalisierung und Strategien der Prävention am von vornherein gefährdeten Normalfall. Sozialpolitische und psychosoziale Interventionen richten sich folglich, wie Castell und andere es formulieren, auf eine Organisierung des Alltagslebens. Also wobei die Betonung auf Alltagsleben liegt, auf das gesamte soziale Leben. Oder wie von Kardorff und Koenen das in den 1980er Jahren schon ausgedrückt haben, auf, Zitat, die Konstruktion der durchschnittlichen gesellschaftlichen Subjektivität überhaupt. Zitat Ende. Frühere Prozesse alltäglicher privater und sozialer Identitätsbildung müssen als labile und variable Platzierung im Kontinuum der Norm künstlich, sozialtechnologisch inszeniert werden. Darin wird über den Einzelfall hinaus eine Therapeutik erkennbar, als Versuch der Regulierung des sozialen Alltags und der individuellen Identitätsbearbeitung, die so niemand eingesetzt hat, sondern die ein Resultat gesellschaftlicher Eigendynamiken ist, das dann in mehr oder weniger institutionalisierte Formen zu gießen versucht wurde. Das Dilemma besteht hier nicht einfach nur darin, dass therapeutische Tätigkeit selbst zum Bestandteil eines Normalisierungsprozesses wird, sondern es bleibt auch gänzlich ungeklärt, welcher Art von Diskurs und Praxis die therapeutische Tätigkeit eigentlich angehört. Niemand würde hier zum Beispiel von politischer Theorie und Praxis sprechen, obwohl offenkundig ist, dass das Gesamt therapeutischer Tätigkeiten weitreichende politische Konsequenzen hat, etwa in der Aufrechterhaltung sozialen Friedens oder der Arbeitsfähigkeit ganzer Bevölkerungsteile. Es gibt auch keine Instanzen, die vorgeben, was woraufhin wie zu therapieren wäre, und keine Orte, wo solche Fragen diskutierbar wären. Also diese Ferienuni mit ihrer Thematik ist hier eher die Ausnahme. Therapeutik als Ganze ist demnach ein Regulierungsapparat, dessen Fortschreiten nirgendwo ernsthaft diskutiert wird. Das war der lange dritte Punkt. Wir kommen zum vierten Punkt. Dem eben müssen wir sogleich das Wissenschaftsdilemma anfügen. Therapie soll wissenschaftlich sein, das heißt in unseren tristen Tagen, es sollen Neutralität, Objektivität, Planbarkeit, Wiederholbarkeit und so weiter gegeben sein. Das sind Kriterien, die auf die Welt der Naturwissenschaften zurückgehen. Dennoch sind sie auch in der Anwendung auf Menschen insoweit sinnvoll, als ihre intersubjektiven Anforderungen der Verständigung unter den Beteiligten dienen und zum Beispiel eine grenzenlose Esoterik von Therapie- und Normalitätskonzepten verhindern. Die naturwissenschaftlich orientierten Legitimationszwänge gehen aber so weit, dass sie im Effekt eher das Risiko therapeutischen Fehlschlagens systematisch erhöhen. Man könnte fast sagen, je wissenschaftlicher Therapie betrieben wird, desto schlechter wird sie. Aber Grave und andere haben uns ja bewiesen, Therapie wirkt und jede Form von Therapie wirkt. Wie sie wirkt, ist dabei eher unterbelichtet geblieben. Diese Frage nach dem Wie stellt sich auch für den hier angewendeten Begriff wissenschaftlich. Um welche Form von Wissen geht es hier? Die Therapeutin hat es gemeinhin nicht mit Versuchspersonen im Labor zu tun, sondern mit Menschen, die im Leben stehen. Und was sie mit ihnen tut oder lässt, ist nicht einfach eine Frage der sie anleitenden Theorie, sondern wesentlich eine Frage ihres praktischen Wissens, eines praktischen Wissens im Umgang mit Personen. Praktisches Wissen ist eine Form des Wissens, die nicht einfach theoretisch gelehrt und gelernt werden kann, sondern der entsprechenden praktischen Erfahrung bedarf. Auch Fahrradfahren kann man nicht durch bloße theoretische Anleitung erlernen. Die oft geforderte Untermauerung der therapeutischen Praxis durch Theorie hat daher ihre Pferdefüße. Zum einen wäre zu fragen, welche Theorie oder welche Art von Theorie. Auf der fachwissenschaftlichen Seite hat die psychologische Theoriebildung im klinisch-psychologischen therapeutischen Bereich eher zu simplizistischen 0815-Theorien geführt, die durch Psychologismus, Methodendominanz und die Monopolansprüche der jeweiligen psychologischen Schule geprägt sind. Zum anderen, insoweit es sich beim Therapeutischen eben auch um ein praktisches Wissen handelt, ist es aber auch unmöglich, dieses vollständig in lehrbuchmäßige Formen zu gießen. Es kann nur in der Praxis selbst, also zum Beispiel im Kontext selbstreflektierender Supervision, erworben werden. Und auch dann bleibt es personengebunden und nicht vollständig formulierbar. Man muss also sich verabschieden vom Ideal einer abstrakten, über den Personen und ihrem praktischen Handeln stehenden, en gros und en detail formulierbaren Therapietheorie. Und man muss vor allem die Frage der Wissenschaftlichkeit von Psychotherapie gänzlich neu angehen, etwa im Sinne einer notwendigen Interdisziplinarität, die völlig quer steht zum monotheistischen Wissenschaftsverständnis der akademischen Psychologie, ebenso wie zum Psychotherapeutengesetz. Ich erinnere an den wunderbar missverständlichen Paragraphen 1.3 des Psychotherapeutengesetzes. Ich zitiere mal. Zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben. Der Paragraph müsste eigentlich lauten, zur Ausübung von Psychotherapie gehören nicht psychologische Tätigkeiten, die die Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb der Heilkunde zum Gegenstand haben. Fünftens. Die erwähnte Therapeutisierung des Alltags oder Veralltäglichung der Therapeutik ist die eine Seite der Entwicklung. Dass Normalität Abweichung ist, stellt ein Paradoxon dar, in dem das Normale selbst zur potenziellen Abweichung wird, während auf der anderen Seite die Abweichung zum Normalfall werden kann. So erzeugt etwa der marktgängige, globalisierte und technologisierte, zum Beispiel von den neuen Medien beherrschte Alltag, immer neue Identitäts- und Verkehrsformen der Subjekte, etwa eben durch die Aufrüstung des sozialen Verkehrs mit Internet und Handy, mit immer neuen Bildern, die auch als Vorbilder und als Pseudorealität dienen können, und mit neuen Verkehrsformen in der Kommunikation, im Spiel oder im geschlechtlichen Verkehr, die ihrerseits neue Normen schaffen. Daraus neu entstehende pathologische Formen, wie Suchtverhalten bei Computerspielen oder beim Surfen im Internet, sind dann nur die abweichenden Ausprägungen einer eh schon von vorigen Generationen abweichenden Form der Weltanschauung sozusagen, übers Internet, die zu den diversesten Subkulturen führt. An eine Therapietheorie oder auch nur einen Therapiediskurs sind damit praktisch unerfüllbare Anforderungen gestellt. Auf der einen Seite muss eine Dimension normal pathologisch ständig im Blick sein, weil das sozialpolitische System das so will, aber auch, weil die Therapeutin den Klienten ja irgendwie auf dieser Dimension einschätzen muss. Auf der anderen Seite verschieben sich die Abgrenzungen zwischen normal und pathologisch ständig und immer schneller, weil die gesellschaftliche Entwicklung immer neue und immer mehr Verhaltensmodelle produziert, vom Fetischisten bis zum Extrembergsteiger, bei denen unklar bleibt, wo man sie auf der Skala von normal bis pathologisch verorten soll. Und gerade die zunehmende Suche nach immer neuen Herausforderungen dieser Art, vermittelt und befördert auch über Medien und neue Medien, scheint ihrerseits mehr und mehr normal zu werden. Der Thrill, der Kick, das Neue, das Andere, die Abweichung halt, wird zum Normalfall. Das Fernsehprogramm der Privatsender liefert dauernd neue Anregungen, wie man am auffälligsten andersartig sein kann und dabei ganz normal. Ähnliches gilt für die immer wieder neuen Jugendkulturen, in bestimmter Hinsicht auch für Migrantenkulturen mit anders gearteten Verhaltensnormen als den unseren. Das sind alles Formen der Mobilität und Andersartigkeit, an die vor 20 Jahren niemand gedacht hätte. Und sie lassen die Vorstellungen fixer Kataloge für normal hier und pathologisch da zunehmend absurd erscheinen. Andererseits kann man aber eben auch nicht restlos auf normative Orientierung verzichten, wenn man etwa an den momentan allgegenwärtigen sexuellen Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen denkt, den keiner von uns zum Normalfall erklären möchte. Damit erhebt sich abermals die Frage nach einer Instanz oder einem Forum oder was immer, auf dem derlei Dinge überhaupt diskutiert und beurteilt werden können, also nicht im Hinblick auf individuelle Grade der Abartigkeit, sondern als Indiz für gesellschaftliche und soziale Entwicklungen, denen gegenüber sich auch Therapeuten in irgendeiner Weise verorten müssen. Ich komme zum sechsten und letzten Punkt. Geht es hier also um gesellschaftliche Phänomene mit Auswirkungen auf die Individuen, denen Psychologen und Psychotherapeuten nicht mehr hinterherkommen, gilt das noch viel massiver für die direkt politisch oder gesellschaftlich produzierten Malesen, die sich in der desolaten Verfassung von Individuen niederschlagen, die gerade auch durch die neuen Medien miterzeugte Arbeitsverdichtung in den Betrieben zum Beispiel führt zu immer mehr und immer schwereren psychischen Symptomen bei den Beschäftigten. Ihr Anteil an den betrieblichen Fehlzeiten hat sich seit 1993 verdreifacht. Bei den Frühverrentungen betrug der Anteil psychischer Erkrankungen 2008 bereits 36,5%. Das waren 1993 noch 14,5%. Man spricht auch schon von psychischen Leiden als Volkskrankheit. also eigentlich als Bevölkerungskrankheit, wie wir jetzt sagen müssten. Ein ähnliches Phänomen ist das vermehrte Auftreten von Depressionen bei Schulkindern, das für die bruchlose Übertragung des Leistungs- und Ausleseprinzips auf verschwindende kindliche Welten steht. Das Gleiche gilt auch für all die, die im Zuge sozialrechtlicher Maßnahmen aus den Elendsvierteln unserer Städte in die Therapie oder vergleichbare Verfahren kommen, vom minderjährigen Drogenhändler über gewalttätige Jugendliche bis zum ausgewachsenen Alkoholiker. Hier kann man therapieren, so viel und so gut man kann. Hinterher kommen die Leute meist in die gleichen Verhältnisse zurück, die sie auffällig gemacht und in die Therapie gebracht haben. Und wenn sie dann Tipps und Ratschläge bekommen haben, wie sie mit dem Stress besser umgehen können, wird das vielleicht fundamentale Dilemma therapeutischer Arbeit im Kapitalismus deutlich. Am Individuum soll therapiert werden, was in der Gesellschaft schiefläuft. Nicht damit die Verhältnisse besser werden, sondern damit die Individuen die immer mieseren Verhältnisse besser ertragen können. Was also kann dann emanzipatorisch an Psychotherapie sein? Das ist eine gute Frage. Und die Antwort wüsste ich selber gerne. Die Antwort hängt vielleicht davon ab, was mit Psychotherapie gemeint ist. Als praktische Tätigkeit kann Psychotherapie nicht emanzipatorisch sein, oder sie kann es nur in einem alltagssprachlichen, also relativ trivialen Sinne sein. Der Begriff Emanzipation bezeichnet nach einem von der Bundeszentrale für politische Bildung auf ihrer Website zitierten Politiklexikon einen, Zitat, Prozess der Befreiung aus Abhängigkeit und Unmündigkeit sowie der Verwirklichung von Selbstbestimmung, Zitat Ende. Was hier überraschenderweise fehlt, vielleicht weil es so selbstverständlich ist, ist das Eigenschaftswort Kollektiv. Emanzipation ist ein kollektiver Prozess der Befreiung. Wäre sie das nicht, hätte es sie nie gegeben. Man kann zwar auch für den Einzelfall sagen, der Sohn emanzipiert sich von seiner Mutter oder der Neurotiker sich vom Waschzwang. Das ist aber offenkundig nicht die Art von Emanzipation, die mit der Frage gemeint ist, ob Therapie emanzipatorisch sein kann. Diese Frage würde uns hier kaum interessieren, wenn sie nicht über den Einzelfall hinausreicht. Und solange man mit Psychotherapie eine Summe von Einzelhandlungen meint, die an einer Summe von Einzelindividuen vorgenommen werden, kann das nicht emanzipatorisch im obigen Sinne sein. Am Beispiel gesagt, eine Frau aus häuslicher Gewalt zu befreien, ist nicht emanzipatorisch. Vielmehr sind es die staatlichen, gesellschaftlichen, rechtlichen Grundlagen, die eine solche Handlung möglich machen bzw. verlangen. Das Gleiche gilt für therapeutisches Handeln. Die Frage nach der Emanzipation muss sich auf die staatlichen, gesellschaftlichen, rechtlichen Grundlagen beziehen, in der Therapie stattfindet oder auf denen Therapie beruht. Ob dann die Einführung einer institutionalisierten Psychotherapie emanzipatorisch ist, hängt davon ab, zu welchen Zwecken, in welchem Kontext und mit welchen Mitteln sie eingeführt wird. Und ohne eine zumindest in den Ecksätzen formulierbare Staats- oder Gesellschaftstheorie oder wenigstens die Vorstellung einer solchen, ist es nicht möglich, von welcher Einrichtung auch immer zu behaupten, sie sei emanzipatorisch oder nicht. Davon unabhängig gilt aber, dass nach dem Psychotherapeutengesetz an Psychotherapie nichts emanzipatorisch sein kann und darf. Sie muss reine Heilbehandlung sein. Die bei uns institutionalisierte Psychotherapie leidet also an zwei grundsätzlichen Fetischismen. Erstens dem Heilersyndrom, dem Fetischismus des Heilens von Erkrankungen, der dem Spektrum menschlichen Erlebens und Verhaltens nicht gerecht werden kann. Und zweitens dem Psychosyndrom, dem Fetischismus der Psychologisierung, während sich sogar in Teilen der Medizin die Einsicht durchsetzt, man müsse Menschen in ihrem Lebenszusammenhang sehen, um bestimmte ihrer Problemlagen erkennen zu können, schneiden das Psychotherapeutengesetz und die gesamte akademische psychologische Ausbildung die Welt rigoros auf Psychologie zusammen und blenden damit Lebens- und Leidenswirklichkeiten ebenso aus, wie sie etwa Sozialarbeiter, Pädagogen, Sozialwissenschaftler und so weiter aus dem therapeutischen Bereich verbannen. Was tun? Fragezeichen. Während die Einrichtung Psychotherapie offenkundig notwendig ist und immer notwendiger wird, wachsen in gleichem Maße offenbar auch die Zwänge, unter die sie gestellt wird. In der Reaktion darauf kann es kaum darum gehen, Emanzipation ausgerechnet mittels Psychotherapie durchzusetzen. Überdies müssen wir, wie schon Karl Marx sagt, bevor wir andere emanzipieren, uns erstmal selbst emanzipieren. Das heißt für Psychotherapeuten vielleicht nicht, dass sie jetzt auch noch zu Staats- und Gesellschaftstheoretikern avancieren müssen. Die haben ja mit den Regularien des Psychotherapeutengesetzes schon genug zu tun. Aber für eine zukünftige Therapiedebatte sollte die Frage vielleicht schon eine gewichtigere Rolle spielen. Wer wann wen mit welchen Mitteln zu welchen Zwecken therapiert? Soll daraus eine emanzipatorische Bewegung resultieren? Funktioniert das wohl nur über den Aufbau kollektiver Einrichtungen, die in der Lage sind, sich möglichst systematisch öffentliches Gehör zu verschaffen. Das geht nur als für die Öffentlichkeit identifizierbare Organisation oder als Verband. Ein solcher Verband kann nicht nur ein Therapeutenverband sein. Emanzipatorisch könnte hier sein, den engen Blick auf Psychotherapie interdisziplinär zu erweitern, in theoretischer wie in organisatorisch-praktischer Hinsicht. Also nicht nur über die erst erwähnte metatheoretische Einbeziehung von historischem, ethnologischem Wissen, sondern eben auch unter Einbeziehung sozialwissenschaftlichen, sozialisationstheoretischen, biografischen und pädagogischen Fachwissens und des entsprechenden Personals. Nur so wird man inhaltlich wie personell in der Lage sein, die real existierenden Bestimmungsgrößen von Therapie im Kapitalismus thematisieren zu können. Vielen Dank. Du sagtest, dass Psychologie schlechter wird, je wissenschaftlicher sie ist. Hier habe ich da eine Herleitung oder Begründung davon nicht ganz verstanden. Das leuchtet mir noch nicht so wirklich ein. Und dann ein zweiter Punkt, den ich habe. Du sagst, wir haben zurzeit eine monotheistische Psychologie. Also ich würde sagen, wir haben eigentlich nur die Verhaltenstherapie und die Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie. Also soweit stimme ich dir dazu. Wenn ich richtig verstanden habe, würdest du das gern ausweiten, was unter psychologische oder therapeutische Tätigkeiten fehlt, aber wo würdest du die Grenzen sehen? Also es würde dann ja wirklich dazu ausufern, dass jeder Esoteriker seine Tätigkeit gegebenenfalls auch als Psychologie oder Therapie verkauft. Keineswegs. Was war die erste Frage? Die erste Frage war, dass die Psychologie mit der Wissenschaftlichkeit immer schlechter wird. Das die Psychotherapie, nicht die Psychologie. Wie bitte? Die Psychotherapie. Je wissenschaftlicher die Psychotherapie, ja. Ja, das liegt einfach daran, das liegt an genau diesem monotheistischen Wissenschaftsverständnis, durch das auch Psychologie geprägt ist, dass also bestimmte an den naturwissenschaftlichen orientierte Kriterien der Maßstab dessen sind, was wissenschaftlich sein soll an Psychotherapie. Das ist das, was ich daran kritisiert habe. Die wird selten von den Kassen bezahlt. Ich habe mich in erster Linie Kurztherapien. Ja gut, das ändert ja, aber nichts. Die haben ja ein ganz anderes Wissenschaftsmodell. Also gerade auch in der Interaktion zwischen beiden und den ganzen theoretischen Begründungszusammenhängen, die dahinter stehen. Also das ist keine, die gehört der akademischen Psychologie nicht an, hat ihr nie angehört. Insofern habe ich darüber Psychoanalyse gar keine Aussagen getroffen. Gut, damit ist, glaube ich, auch die zweite Frage beantwortet. Und die dritte war, das war die Esoterik, glaube ich. Also die Grenzenlosigkeit der... Nein, der Punkt, den ich forcieren wollte, ist die Interdisziplinarität, die nicht... die mit vernünftigen Maßstäben nicht zu rechtfertigende Beschränkung von Psychotherapie auf Psychologen und die dahinterstehende, das dahinterstehende Menschenbild, man könne also die Lebenswirklichkeit und den Lebenszusammenhang eines Menschen und die sich daraus ergebenden Probleme auf psychologischer Ebene vollständig abbilden, behandeln, modifizieren etc. pp. Daraus resultiert ein eigentlich ein Sollanspruch an Interdisziplinarität, der weit über Psychologie hinausgeht, um in irgendeiner Form diese Lebenswirklichkeit, den Lebenszusammenhang etc. pp. Aufgreifen zu können, damit umgehen zu können. Das setzt aber nicht nur voraus, dass die Beschränkung auf Psychologie als einziger sozusagen Wissenshintergrund aufgegeben wird, sondern das gilt natürlich dann auch für das therapeutische Personal. Es ist einfach nicht einzusehen, dass Sozialarbeiter ausgeschlossen werden, dass pädagogisches Wissen ausgeschlossen wird. Sowohl in Form also des theoretischen pädagogischen Wissens, als auch in Form von Sozialpädagogen zum Beispiel selber. Ja, und das geht so weit, dass, denke ich, dass die Beschränkung, und im Psychotherapeutengesetz heißt es ja dauernd auch, psychologischer Psychotherapeut, ja, psychologische Psychotherapeutin, das ist selber ein absoluter Wahnsinn, der therapiert werden müsste, weil das so tut, als sei die Realität von irgendeinem von uns also einschränkbar auf die psychologischen Fragen, die wir haben oder stellen oder beantwortet haben wollen oder wie immer. Wir sind Lebewesen, die selber interdisziplinär organisiert sind, also in Struktur und Funktion, ja, so wie ich hier stehe. Ich bin durch Psychologie nicht erfassbar, weder vollständig noch wahrscheinlich auch nur annähernd, und das gilt für jeden Einzelnen von Ihnen. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Ja, ich wollte eigentlich nur eine Anmerkung machen, gerade zu diesem Punkt Wissenschaftlichkeit der Therapie. Und da würde ich dich, Michael, unterstützen, was du vorhin auch gesagt hattest. Entschuldigung, wer spricht? Ich sehe jetzt gerade überhaupt nicht. Almut spricht. Entschuldigung. Bin übersehbar. Nein, das liegt an diesem System mit dem. Ja, ja. Das bezieht sich meines Erachtens natürlich auch auf die Psychoanalyse. Wenn man sagt, je wissenschaftlicher eine Therapie, desto schlechter ist es, ist ein bisschen salopp ausgedrückt, aber würde ich schon unterstützen in dem Sinn, je mehr sie sich an Regeln hält, je mehr sie lehrbuchmäßig nach Gesetzen vorgeht, je mehr Therapie die Theorie nur im Kopf hat oder danach geht, desto schlechter, denke ich, ist sie, weil Therapie eben eine Beziehung darstellt. Und auch, was du ja gesagt hast, ist nicht aus der Theorie allein ableitbar. Ne? Von daher gilt es auch für die Psychoanalyse, die ein anderes Wissenschaftsverständnis hat, aber auch inzwischen ja sehr verkopft ist und sehr sich in Theorien einspinnt. Vielleicht eine Bemerkung zum psychologischen Therapeuten. Das ist einfach abgehoben vom Grundberuf Psychologe oder Arzt. Und deswegen gibt es den ärztlichen Therapeuten und den psychologischen Therapeuten. Ja, das ändert aber nichts an der Unsinnigkeit der Bezeichnung. Ja, ja. Ja, ich wollte zu der Frage der Normativität noch was anmerken, weil das hat uns gestern Abend schon beschäftigt, als wir uns über Wahnphänomene unterhalten haben. Also jetzt sozusagen quasi als Suggestivfrage, ist es nicht so, dass sozusagen die Herausbildung von Normen auch eine Frage, also sind diese Normen nicht auch umkämpft? Ich habe neulich über Nietzsche gelesen, dass für ihn die Forderung nach Glück eine Pöbelforderung ist. Also das ist sozusagen eine Forderung des Pöbels, dass sozusagen eine anarchistische, aus seiner Sicht eine anarchistische und eine kommunistische Forderung, weil der Pöbel sich nicht mit seiner Lage zufrieden geben will. Und er sieht sozusagen die Axt an die amerikanische Sklaverei, sieht er schon in der Verfassung gelegt, weil da schon drin steht sozusagen das Streben nach Glück. Das ist für ihn ein Gräuel. Und das sozusagen als Anekdote dafür, dass dass sozusagen ja Normativität oder der Maßstab von Normen ja umkämpft ist. Ja, und eine Forderung nach Glück ist sozusagen sehr pathetisch und hat auch ihren Pferdefuß. Aber das ist ja, wäre ja mal zum Beispiel ein Anspruch. Wie würdest du das sehen? Ja, wobei auch das, ist das noch an? Ja, ne? Wobei auch das, was Glück sein soll, natürlich historisch und sozial außerordentlich verschieden sein kann. Was für den einen sein Glück am Schreibtisch ist, für den anderen, na gut, das brauche ich jetzt nicht auszuführen. Klar ist das umkämpft. Also ich wollte auf keinen Fall das war ja gerade der Punkt, dass die Norm hier nicht so eben nicht das Gesetz ist, was festgeschrieben ist und sonstig und eindeutig, sondern dass sie beweglich ist, sich verändert im Zusammenhang mit dem, was sich gesellschaftlich verändert. Und natürlich gehören dazu also Kämpfe bzw. inhaltliche Auseinandersetzungen um das, was Bestandteil also bestimmter Normen in bestimmten Lebensbereichen ist. Beantwortet das die Frage? Bei Adorno ist es, glaube ich, keine Pöbelforderung, sondern der sagt, mit dem Glück verhält es sich wie mit der Wahrheit. Man hat sie nicht, sondern ist darin. Das würde, glaube ich, besser passen. Was mich verwirrt, warum piept das? Ich finde, das hat mich auch irritiert bei dem Lesen der Texte von dir und auf die ich mich ja auch positiv beziehen kann und bezogen habe. Die Frage war für mich immer, ob die Spezifika von Intersubjektivität, wie zum Beispiel kritische Psychologie, die über die Kategorialanalyse erfasst, in solchen Resultaten von Lenkungseffekten, Normalisierungsstrategien aufgehen, oder ob es darüber hinaus noch etwas gibt. Ist das verständlich, was ich meine? Möglicherweise. Ja, also das bewusste Verhalten zu und Spezifika der universalen menschlichen Möglichkeit des doppelten Verhaltens, sich verhalten können zu Bedingungen oder aber also im Sinne von bedingungsveränderndem Handeln oder unter Bedingungen zu handeln, sich zu arrangieren mit bestimmten Effekten. Die Herrschafts- und Machtinstrumente, die du aufgezählt und die du ganz differenziert dargestellt hast, sind ja welche, die man versuchen kann zu erkennen und gegen die man auch versuchen kann, sich zu verhalten, kollektiv, aber auch alleine, wenn ich mich nicht gemeinsam organisieren kann oder möchte. Die Frage, die ich habe, wäre, wenn das darin aufginge, wäre ja Emanzipation eigentlich auch nicht möglich. Und ich weiß nicht, ob es möglich wäre, auch einen Emanzipationsbegriff anzulegen, der, um bei deinem Beispiel zu bleiben, nicht auf die gesellschaftlichen Umstände nur verweist. Und wenn ich die nicht habe, kann ich mich nicht emanzipieren als geschlagene Frau, die in ein Frauenhaus geht oder anderswohin, sondern ich kann auch einfach versuchen, eine Beziehung, eine Kooperation zu verlassen und was anderes zu machen. Die Tatsache, dass ich einen Mietvertrag unterschreiben kann an anderer Stelle, ist natürlich eine Möglichkeit in unserer bürgerlichen Gesellschaft. Aber nicht per se emanzipatorisch für diese Frau. Also ich finde, wir müssen doch mal gucken, ob das nur machbar wäre, emanzipativ Psychotherapie zu betreiben, wenn man einen Verband, eine Kooperation, ein Kollektiv hat, das interdisziplinär, ich begrüße das alles, ja, und es findet aber nicht statt. Also frage nochmal, ob die Lenkungseffekte solcher Normalisierungs- und Normierungsstrategien schon alles sind, was Intersubjektivität ausmacht, oder ob es da ein kritisches Potenzial, eine kritische Masse gibt, die quer dazu steht. Ja, das hoffen wir wahrscheinlich alle. Also es ist nicht so, ich habe hier kein Verhängnis, bin ich noch an? Ich habe hier kein Verhängnis schildern wollen, das, oder so ein Schwert, das über allen schwebt und droht auf sie herunterzufallen. Für mich ist einfach Emanzipation ein großer Begriff, also das ist für dich wahrscheinlich genauso. Ich mag ihn nicht auf den Einzelfall anwenden. Natürlich wird es im Einzelfall Orientierungsmaßstäbe geben, an die der Therapeut oder die Therapeutin oder wer auch immer sich hält, aber dazu wollte ich keine Aussagen machen. Ich wollte versuchen zu betonen, dass Emanzipation in erster Linie eine kollektive Geschichte ist, die untergeht, also wenn man es bei den Einzelnen belässt. Und dass sie zweitens, um dann als kollektive Bewegung emanzipatorisch wirken zu wollen, bestimmte Bedingungen erfüllen muss, unter anderem eben die rigorose Beschränkung auf Psychologie aufzugeben. und eine interdisziplinäre, was weiß ich, also wie auch immer, kann man stundenlang drüber reden, ist aber nicht unbedingt Thema hier, eine interdisziplinäre Wissenschaft vom Menschen werden muss. Und solange jeder einzelne Wissenschaft bei sich selber bleibt, also so wie das gestern besprochen wurde, also es soll um eine Integration von Gesellschaftstheorie und Subjekttheorie gehen. Wieso sind die denn überhaupt auseinander? Also wer macht denn die Gesellschaftstheorie auf der einen Seite und die Subjekttheorie auf der anderen Seite? Warum ist denn kein Ansatz offenbar denkbar, also Bourdieu wurde gestern ins Spiel gebracht, diese Sache nicht in dieser Dualität zu denken, sondern in dem Sinne, also was weiß ich, dass Gesellschaft immer schon im Individuum ist, dass das Individuum selber, ob man es nun Subjekt nennt oder nicht, selbst Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse ist und nicht ihnen gegenübersteht. Und dass die Frage, wie sich wir Einzelnen oder unsere Gesellschaft weiterentwickeln wird, nur im Zusammenhang betrachtet werden kann und nicht also durch vorausgesetzte Prämissen, die irgendwelche Gesetzmäßigkeiten apostrophieren, nach denen es verlaufen wird, sondern wir stehen in einer Situation, wo überhaupt erstmal geguckt werden muss, wo sind wir eigentlich historisch? Ist das das Ende der bürgerlichen Gesellschaft oder ist das ihr Höhepunkt? Ist das das Ende des Kapitalismus oder sein Höhepunkt? Also gibt es danach die Explosion oder ganz im Gegenteil? Wird es noch schlimmer? Wir haben keine, also sage ich jetzt mal so in dieser Härte, wir haben keine oder wenn, dann jedenfalls höchstens flüchtige Ansätze theoretischer Denkgebäude, also von Theorien, die in der Lage sind, das, was jetzt passiert, zu formulieren. Und eine Disziplin, die sich als Psychologie begreift, wird niemals in der Lage sein, diese Entwicklung in den Griff zu kriegen, sowieso nicht, aber wahrscheinlich auch überhaupt nur zu formulieren, was da abgeht. Ich bin nicht sicher, ob ich deine Frage beantwortet habe. Ich bin etwas beruhigt mich ein wenig, weil kritische Psychologie ja als interdisziplinärer Zusammenhang entstanden ist und sich weiterhin so versteht. Ich lasse erstmal weitere Fragen, glaube ich. Go. Naja, und nicht nur, weil kritische Psychologie als interdisziplinäre Wissenschaft, also Sozialtheorie und Philosophie, Marxismus, Psychologie sich entwickelt hat, sondern weil ja auch entsprechende Kategorien entwickelt wurden, die diese Vermittlungszusammenhänge besser fassen als hier Mensch und da Gesellschaft, zum Beispiel Handlungsfähigkeit oder Lebensführung. Vielleicht kommen wir da im Laufe der nächsten Diskussion noch ein bisschen dazu. Da sind einfach andere Schnittstellen oder andere Perspektiven mit denkbar als diese polarisierte Gegenüberstellung von hier Individuum, Subjekt und da Gesellschaft. Und dass das vielleicht andere Zugänge öffnen kann, aber das wäre vielleicht einfach nur als Anmerkung noch weiter zu diskutieren und wurde sicherlich hier auch schon diskutiert, weil es ja originär kritisch-psychologische Zugänge sind, die meines Erachtens auch Aufschließungen sind für die Fragestellungen, die du gerade angesprochen hast oder die hier angesprochen wurden. Das glaube ich eben nicht. Also allein der Begriff der Vermittlung setzt voraus, dass da etwas ist und da etwas ist und dazwischen muss ich vermitteln. Wonach ich frage ist, gibt es einen Denkansatz, der das schon zusammen denken kann und von da aus seine Fragen stellt? Ja? Fragen, Anregungen oder Fragen? Weil sonst, ja, da oben noch. Ob es den Text im Internet gibt, den du gerade gelesen hast? Nicht, dass ich wüsste, es wäre mir neu. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also würdest du den vielleicht unter Umständen zur Verfügung stellen? Oder wir haben sonst, glaube ich, auch eine Aufnahme gemacht. Wer interessiert ist, kann sich bei mir melden, okay? An dem Text meine ich jetzt. Um daran anzuschließen, was du sagst, du hattest ja auch die These aufgemacht, dass diese Privattheorien von Praktikerinnen im Prinzip nicht abstrakt zu formulieren sind. Das Wissen, was die haben, du setzt voraus, die haben ein bestimmtes Wissen, ist nicht abschöpfbar. Du nicht, oder was? Selbstverständlich, darauf will ich zu sprechen kommen. Weil ich mir vorstellen kann, dass Praktikerinnen und Praktiker, die hier sitzen, sagen, das war mein Füller, dass die sagen, naja, klar, es gibt auf der einen Seite Ansprüche an Wissenschaftlichkeit, die wir nicht erfüllen können vom Mainstream. Dafür gibt es nomologisches, nomopragmatisches und auch technologisches Wissen und in der Verhaltenstherapie ist das am meisten ausgeprägt, weil die eben eine akademische Hintergrundverankerung hat. Aber begeht doch bitte nicht den Trugschluss zu meinen, dass was die Theorie uns da vorschreibt, dass wir das eins zu eins in Praxis umsetzen. Das ist ja eine drollige Vorstellung, ja, dass ein Verhaltenstherapeut nach Manualen und nach Ausbildung so vorgeht, wie die reine Lehre das gerne von ihm hätte, die dann immer noch leider sagt, wissenschaftlich kannst du sowieso nicht arbeiten, aber du kannst bestimmte Technologien, die wir entworfen haben, anwenden und an vorderster Front war da eben lange Zeit grave federführend mit Psychotherapie im Wandel. Aber Praxen laufen ja nicht so. Und was ich zum Beispiel auch hervorheben würde an der kritischen Psychologie, ist genau diese Vermittlung zwischen Offizialdiskurs und inoffiziellen Praxen einer Praxisforschung zugänglich machen zu können, mit dem emanzipatorischen Impetus, dass Arbeitsbedingungen, Gesetze, Normen, Vereinbarungen durchaus als Widersprüche und als Beschränkungen der eigenen Praxismöglichkeiten empfunden werden können. Insofern kann man sehr wohl versuchen, und diese Versuche wurden hier ja auch gestartet, in dem Projekt Analyse psychologischer Praxis, zum Beispiel in den Theorie-Praxis-Konferenzen der kritischen Psychologie, mit allen Schwierigkeiten, die das hatte. Aber das Konzept, die Idee dahinter, finde ich, bedient diesen Punkt, den du genannt hast. Da sehe ich eine Brücke. Und ich bin selber Praktiker und muss gucken, wo ich mich mit wem verständigen kann über Dinge, die mir möglicherweise nicht sofort auftauchen als problematisch. Also ich täusche mich auch darüber, wenn ich meine, mir auf die Schulter klopfen zu können, ich habe gute Praxis gemacht. Das funktioniert so nicht. Aber diese Zusammenhänge muss man auch organisieren. Ich glaube, das war in deinem Sinne, was du gesagt hast. Ja? Insofern wäre das aber ein Schritt in Richtung einer nicht herrschaftskonformen Praxis. Wenn du sie nicht emanzipatorisch nennen möchtest, möchte ich auch nicht. Aber es ist eine andere Richtung. Also ich denke, wie gesagt, also der erste emanzipatorische Schritt wäre der Schritt weg von der bloßen Zurichtung auf Psychologie, weg von der bloßen Zurichtung auf Lehrbücher oder auf Wissensformen, die in Lehrbuchsätzen formuliert werden können. Also hin in diesem Fall jetzt Psychotherapie zu einer Ausbildung, die versucht, ihre eigene Praxis, also das, was real geschieht in der therapeutischen Situation, aufzuarbeiten, und zwar eben nicht nach den Maßstäben der bisher existierenden psychologischen Schulen, das kann man gleich vergessen, da weiß man, was dabei rauskommt, sondern in Bezug auf zumindest den Gedanken oder den Versuch der Entwicklung eines Begriffs von Wissenschaftlichkeit, der in der Lage ist, Formen praktischen Wissens, mimetisches Lernen, weiß der Geier, was da alles, also auch Fahrradfahren, das ist ja ein riesengroßer Bereich, also auch von sehr unterschiedlichen Aktivitäten, menschlichen Aktivitäten, der sich mit dieser Frage überhaupt erstmal befasst und erkennt also, dass da dass Therapeuten in diesem Fall Fähigkeiten haben, von denen nie jemand redet. Ja? Die nirgendwo auftauchen als Bestandteil zum Beispiel einer Ausbildung. Nur im Glücksfall, also in einer fortgeschrittenen Ausbildung, wo das durch irgendwelche Zufälle mal zum Vorschein kommt, dass es da Formen des Wissens gibt, die in unseren Lehrbüchern nicht existieren. Und zwar egal, von welcher Schule diese Lehrbücher sind. Also deswegen Praxisforschung. Das wird ja genannt gesellschaftliches, subjektives Zusammenhangs- und Widerspruchswissen, das man nicht aus Lehrbüchern beziehen kann, sondern das sich in der Praxis generiert, weil die bisherigen Theorien und Ansätze nicht ausreichen, um die Widersprüche in der Praxis zu bewältigen. Daher dieses Widerspruchswissen. Und um da ranzukommen, bedarf es der Verständigung über diese Praxisform. So habe ich das verstanden. Also das würde es stark machen. Das ist ja kein Lehrbuchwissen, das ist ja Praktikerinnenwissen. Ja. Ja, aber es muss dennoch eine Form gefunden werden, in die es gegossen werden kann. Also Foren, auf denen sowas überhaupt besprochen werden kann. Ja, schön. Dann haben wir ja, ja das. Also ich würde sagen, erstmal vielen Dank, das war schon ein sehr reichhaltiger Anfang. Wir haben einige Punkte sind aufgekommen, die mit Sicherheit heute noch diskutiert werden und bestimmt auch sich noch weitertragen nach morgen.